You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Heute ganz normal in alter Besetzung, keine Big Three. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder dabei. Ja, moin moin, am Samstag. Moin. Wenig Schlaf, wenig Grund zum Feiern haben wir beide im Moment mit unseren Teams. Naja, du hast heute Abend wenigstens, heute Nacht einen dreckigen Sieg gesehen. Ja. Den dreckigen Sieg, wenn man um 4 Uhr schon halb am Einpennen ist und dann man die Kommentatoren hört, okay, die Nets sind 4 vorne und also es, um 4:30 dann wieder hellwach ist die Bottomline. Also es war nicht so schön. Also das ist ja Resultat natürlich schön, aber ja, der Weg dahin war, ich bin müde, mehr kann ich nicht sagen. Oh Mann, ja gut, aber dann lass uns mal heute so ein, ja, über mein Team reden wir ein bisschen. Dein Team bleibt so heute ein bisschen auf der Strecke. Ich denke aber, dass wir da in der Saison auf jeden Fall auch noch mal ein paar Worte zu verlieren werden. Hoffentlich schöne. Ja, hoffentlich. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie komplett nach hinten losgeht. Der Saisonstart war ja ganz gut. Jetzt ist man, oder? Achso. Oder wie siehst du das? Ja, von der Woche hätte ich gesagt, der Saisonstart war überragend. Aber da habe ich auch noch gedacht, wir gehen mit 7-2 in diese Woche, aber in die vergangene Woche, aber das war wohl nichts. Aber gut, nein, ich bin zufrieden. Teilweise guten Basketball gezeigt, teilweise gezeigt, wo Defizite sind, wo das Team, wo Spoelstra dran arbeiten muss. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Saisonverlauf. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Also ich freue mich ja auch über die Heat, wenn die, also gerade jetzt, ne, jetzt erst recht, diese Mentalität ohne LeBron. Ja, generell, warte auf MacBob. MacBob ist Jesus und der wird euch gute Taten vollbringen. Für euch gute Taten vollbringen. Josh MacJesus. Ja, Mann. Ich freue mich schon auf meine Tweets dazu. Gut, aber dann lass uns mal über einen anderen, nicht Jesus, aber einen anderen Spieler reden, der... Wäre jetzt kein Wortspiel mit seinem Nachnamen. Komm, bitte nicht. Nee, mache ich nicht, auf keinen Fall. Ich bin fröhlich, dass der Herr Gay eine Vertragsverlängerung bei den Sacramento Kings unterschrieben hat. Ja. Herr Gay heißt ja ursprünglich, glaube ich, fröhlich. Also habe ich jetzt mal ein nicht negativ konnotiertes Wortspiel benutzt. Anyway, also Gay hat bei den Kings unterschrieben. 3 Jahre, 50 Millionen, hat eine Player-Option für 2017, 2018. Und ja, die Kings gewinnen. Gay spielt wahrscheinlich... Ja, so effizient oder so teamdienlich wie noch nie in seiner Karriere. Passt das? Ist das ein guter Deal für beide Seiten, diese Sache jetzt? Was meinst du? Ja, absolut. Er hat sich in den Monaten in Sacramento neben DeMarcus Cousins wirklich zum Go-To-Guy entwickelt. Hat sein Spiel wirklich angepasst. Es scheint einfach alles zu passen. Die Kings und Gay und Kings, das passt irgendwie einfach. Was ich anfangs auch nicht für Möglichkeiten habe, weil Rudy Gay ja immer nachgesagt worden ist, ein schwieriger Charakter zu sein, gerne mal zu überdrehen, aber ich finde, das hat er alles komplett hinten angestellt, scored überragend, spielt mannschaftsdienlich, wie du es gesagt hast, und die Bezüge vom Vertrag finde ich sehr gut, also Chapeau Kings, das war ein guter Deal. Ja. Ja, vielleicht, also ich finde auch die Bereitschaft von Rudy Gay, ich meine, er hätte ja auch schon in diesem Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, Free Agent werden können, hat verständlicherweise seine Spieleroption gezogen, die ihm, glaube ich, 19,7 Millionen oder so bringt. Ich muss sagen, so gut bin ich jetzt nicht vorbereitet, aber auf jeden Fall close, also nahe der 20 Millionen ist er auf jeden Fall. Und ja, vielleicht war das dann auch so ein Zeichen, ey, okay, gib mir jetzt mal eben meine 19 X Millionen. Dann nehme ich jetzt erstmal einen Paycard für die nächsten 2 Jahre. Guck, wo sich das Ganze hin entwickelt. An der Seite von Cousins. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch einen geeigneteren Power Forward neben mich und Boogie stellen können. Im kommenden Sommer, Draft, wann auch immer. Und dann verhandeln wir, wenn wir Klarheit über das neue CBA haben und wie viel Geld ihr eine Franchise ausgeben dürft, verhandeln wir dann nochmal neu über den letzten 3, 4 Jahresvertrag, wenn ich 31, 32 bin. Also ich finde, das war ein Entgegenkommen ein Stück weit von beiden Seiten und ich habe da eigentlich auch nichts auszusetzen, obwohl es halt um die Kings geht. Also es ist mal ganz erfrischend, ohne jetzt da einen Cheap Shot verteilen zu wollen, aber. Oder? Also ich meine, wir haben uns ja jetzt nicht wirklich positiv zu den Kings geäußert. Und Darren Collison, dass er auch so ein Hauptkritikpunkt gewesen ist im Sommer, ballt ja ganz gut. Also verteilt Assists, die Thomas, naja, wahrscheinlich nicht hätte verteilt. Nee, verteilen können. Wie auch immer. Also spielt Mannschaftsdienlich ja ein bisschen meiner Meinung nach. Aber die Ja, Kings, also ja, sag mal was. man hat so ein bisschen das Scoring das Feuer gegen ja gegen Teamgeist getauscht. So, ich glaube, es ist ganz verständlich, hoffe ich jedenfalls. Ja, im Nachhinein will ich auch sagen, dass ich den Deal mit Collison nicht mehr so schlimm finde, wie das in der Offseason war, wo wir wirklich das Front Office der Kings wirklich kritisiert haben, weil ja das auch nicht, ja, in unseren Augen zu dem Zeitpunkt nicht die ersten Fehlentscheidungen waren, die man in Sacramento Ja, getätigt definitiv. hat. Da ist es jetzt eigentlich mal ganz erfrischend, dass es irgendwie Früchte trägt und dass man auch gelernt hat jetzt bei dem, ich finde, bei dem Geldvertrag sieht man, dass man einfach auch ein bisschen gelernt hat. Und ja, also wirklich positiv die Wende im Fall des Front Office der Kings. Ja, das Ding ist jetzt nur, ich habe trotzdem, also ich meine, klar, unterm Strich stehen die Kings jetzt erstmal bei 7 und 5. Jetzt kann man sagen, zum Beispiel, gerade der Saisonstart, ich meine, klar, gegen Golden State kann ja jeder mal verlieren. Die spielen einfach überragenden Basketball, meiner Meinung nach, zumindest größtenteils. Haben dann gegen Portland gewonnen, bei den Clippers, das ja auch live auf Spox übertragen worden ist, wo man auch gesehen hat, okay, da waren die Clippers nicht wirklich. Ich glaube, wir hatten auch noch hier und da eine Verletzung. Ich glaube, Crawford hat nicht gespielt. Generell, Blake hat wieder ein bisschen zu abgefahrene Dinge gemacht und Boogie ist einfach gut gewesen, ne? So gerade zu Beginn. Schnell warm geworden, sondern hat man halt auch zweimal gegen Denver gewonnen. Ob das die große Kunst ist, da darf jetzt auch jeder für sich beantworten. In Phoenix gewonnen, was sicherlich gut ist, weil Phoenix ja auch in diesem Trott ist, der, komm, wir versuchen um den 8. Platz mitzuspielen, Teams. Aber dann ging es halt los, ne? Also man verliert dann gegen Oklahoma, gegen Dallas, gegen Memphis, gewinnt dann mal gegen die Spurs, um am nächsten Tag gegen die Pelicans zu verlieren und gewinnt dann gegen die Bulls. Also ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit den Kings anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie geht's dir denn da? Ja, es ist halt, also konstant Leistung bringen ist jetzt anders. Also konstant gute Leistung bringen ist jetzt ein bisschen anders. Aber ja, ich bin da eigentlich ganz bei dir. Ich weiß auch nicht, wo ich sie jetzt einordnen soll. Ich habe sie, glaube ich, in den Previews auf 12 gesehen. Ja, Sagtest du vorhin? ein Platz besser als ich, genau. Ja, ich glaube, immer noch mit den Playoffs wird das wohl eher nichts. Weil ich im Moment nicht glaube, dass man konstant so weiterspielen kann. Über die Saison gesehen. Aber dieser 12. Platz, also ich glaube von 10 bis 12 ist bei den Kings alles drin. Und ich finde, das ist eigentlich für diese Saison schon ein sehr guter Schritt nach vorne. Wenn man Ja. sich dann in der nächsten oder in der nächsten Offseason im Draft, in der Free Agency gut verstärken kann, dann reicht das vielleicht nächste Saison wirklich schon für die Playoffs. Also ich würde sagen, die Kings haben jetzt wirklich viele Möglichkeiten über die nächsten Jahre gesehen. Und wenn sie sich nicht allzu dumm anstellen und so schlau weiterhandeln, wie jetzt zum Beispiel bei dem Gay-Deal, dann sehe ich ja eine rosige Zukunft für die Kings. Aber das ist halt alles noch hätte, wenn und aber, ne? Ja, ne, ist schon klar. Gut, es ist irgendwie Denver. Ist ja, habe ich ja gesagt, ist ja nicht wirklich gut gestartet. Die sind jetzt wahrscheinlich so, also rein vom Empfinden jetzt. Viele haben gesagt, okay, Denver, wenn die alle gesund sind und die könnten dann auch irgendwie so in diesem Dunstkreis von Platz 8 wahrscheinlich eher in Richtung Platz 10 mitspielen. Aber ist das denn für dich jetzt immerhin schon so, dass die Kings mit den Nuggets sozusagen den Platz getauscht haben, also im Grunde die Nuggets ans hintere Ende der Western Conference verschifft werden und die Kings halt sich auf die nächste Ebene begeben haben? Oder ist der Saisonstart einfach noch zu wenig, um das beurteilen zu können? Auf beiden Seiten. Wenn das verständlich war, was ich meinte. Also ich meine, wir hatten ja die Kings wirklich so in dem Topf schwächsten Teams im Westen. Und dann gab es ja noch diesen Topf darüber, diese Borderline-Playoff-Teams. Ist halt die Frage, ob sie schon in die nächste Schublade aufgestiegen sind. Ja, wenn man die Anfangsphase der Saison nimmt, glaube ich, kann man sie schon zum Dunstkreis zählen. Aber ich würde halt die Nuggets, weil eben wirklich noch nicht viele Spiele gespielt sind, nicht abschreiben. Das Team hat unbestritten eine Menge Talent eigentlich. Und ich glaube schon, dass die sich jetzt in den nächsten paar Spielen, also was heißt, sie müssen sich in den nächsten paar Spielen fangen, um noch eine Chance zu haben, eventuell um Platz 8 mitzuspielen. So, ist ganz klar. Ja, ich glaube, ja. Nee, sag du ruhig Nee, zuerst. also ich meine Beobachtungen waren bisher, ohne dass ich jetzt die erweiterten Statistiken bemüht habe, jedes Mal, wenn ich die Nuggets gesehen habe, habe ich gesagt, okay, was geht in der Defense? Finde ich halt, ist überhaupt nicht würdig eines oder ja, ist eines Playoff-Anwärters nicht würdig. Und hinzu kommt dann natürlich, klar, was kannst du von einem Gallinari verlangen, wenn er so lange, vor allen Dingen jetzt in den letzten 2 Jahren, wie viel Spiel hat er gemacht? Das weiß ich nicht. Gefühlt würde ich sagen, weiß ich nicht, 30, 40, mehr war er, glaube ich, nicht. Nate Robinson lange verletzt, unser Homeboy JaVale hat zwar einen Airball geworfen, also ist wieder bei Shaqtin ist wieder auf dem Plan, aber mehr ist er jetzt auch nicht. Also ich weiß es da bei den Nuggets echt noch nicht. Aber ich glaube, da ist wieder so, dass der Fisch vom Kopf stinkt. Also ich weiß nicht, was viele schon vor der Saison gesagt haben mit dem Coach Brian Shaw, was ist da los? Das passt nicht. Er will Sein, irgendwie, sein, seine ja, Spielweise passt nicht zu den genau. Nuggets. Die Nuggets sind starkes Verteidigen und dann Run and Gun und er will halt, ja, kann man sagen, mit Extrapässen spielen und mehr Spielzüge und Ja, er will es zu das fancy ist, machen, ja. ja, und ich glaube, das ist einfach, das ist nicht der Stil der Nuggets und ich glaube, wenn man das wirklich jetzt einmal komplett, du hast auch nicht die Spieler da, du müsstest dann theoretisch das komplette Team umkrempeln, wenn du wirklich weiterhin mit dem Coach die nächsten Jahre bestreiten möchtest und wenn er Erfolg haben soll. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, den guten Kern, den man hat, für neue Spielweise oder einen neuen Coach so aufs Spiel zu setzen, obwohl das jahrelang vorher funktioniert hat. Und die Nuggets sind ja eigentlich ein Team, die mit ihrer Spielweise aus der letzten Saison Spaß gemacht haben, Fans entertained haben und ja, ich weiß nicht, ob das, ob der Trainer und das Team, ob das wirklich so zusammenpasst und ob man da nicht eventuell in den nächsten Wochen darüber nachdenken sollte, da etwas zu verändern. Das Ding ist halt, also ich kann einerseits natürlich Shaw irgendwie verstehen, weil man ja irgendwie sagt, welches Run-and-Gun-Team in Anführungsstrichen, so nächstes jetzt mal, hat jemals die Championship gewonnen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, besser als, tja, wer war das denn so, die 2-7er, 2-8er, glaube ich, Phoenix Suns mit Amari, Steve Nash und so. Die haben das ja schon ziemlich ja, perfektioniert, diesen Spielstil und auch bei denen hat es dann letztendlich nicht zum ganz großen Wurf gereicht, obwohl man ja immer häufig, glaube ich, einen tiefen Playoff-Run gehabt hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber also was ich damit sagen will, ich kann das schon irgendwie verstehen, dass man sagt, ey, irgendwann will ich vielleicht auch hier mal was gewinnen oder irgendwann sollte die Franchise auch mal was gewinnen. Deswegen muss ich hier halt eine neue Identität etablieren. Aber die Frage ist dann halt, ne, also ja. Ist es das wert? Also ist es das wirklich wert, da irgendwie so jetzt irgendwas etablieren zu wollen? Nur weil man weiß, dass so ein Spielstil noch nie die NBA Championship gewonnen hat, sage ich jetzt mal. Also ist es dann nicht vielleicht wirklich sinnvoller, durch diesen Höhenvorteil, den Denver hat, immer darauf zu achten, okay, wir bleiben dabei. Ne, starke Defense, so. Klar müssen wir dann in den Playoffs da mal gucken, dass wir auch ein bisschen Halbfeldbasketball spielen können oder da ein paar Sachen drauf haben. Was sicherlich nicht einfach ist, das gebe ich ja zu, aber ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen überambitioniert von Shaw gewesen ist, aber das ist jetzt eigentlich auch ein anderes Thema von Kings auf Nuggets, aber gut. Ja, also du meinst, das passt mit G. Habe ich Ja, verstanden, Leute, ne? absolut. Super. Ja. Und dann, also G, also ich gehe jetzt davon aus, wenn nichts Ungewöhnliches passiert, steigt er nach 2 Jahren aus seinem Vertrag aus. Glaubst du auch? Ja, und dann den letzten Vertrag zu unterschreiben. Genau, also ich denke dann einfach, Gehe ich auch von aus. wenn sich wie sagt man das? Die Summe vergrößert, die Teams für Spieler ausgeben können, also dieses Salary Cap, wenn das ansteigt, dass er da vielleicht nochmal 15 plus Millionen pro Jahr wittert, was man ja auch durchaus rechtfertigen kann, wenn du ein 20-Punkte-Scorer bist. Vielleicht Ja. auch dann bis dahin sogar bei einem Playoff-Team, weiß man nicht. Ich meine, für Boogie ist ja Sky the Limit. Jetzt hast du, ja, bei McLemore, mal gucken. Ich weiß Kommt ja, nicht du in den liebst Tritt. ihn, ja, aber wie viel macht er denn jetzt? Ich habe 9,3 Punkte, aber ordentliche Feldwurfquoten. Das kann man schon mal sagen. Ja, er spielt, er ist so ein bisschen sinnbildlich für die Anfangsphase der Kings. Also es ist so ein bisschen, ja, Schatten und aber auch Licht dabei. Also gut, bei den Kings war jetzt mehr Licht als Schatten dabei. Wenn Ja, ist du schon klar, ja. nach 12 Spielen eine positive Bilanz der Sacramento Kings hast, dann ist es gut. So, bei McLemore war es dann eventuell ein bisschen mehr Schatten, wenn man das zum Ende hin der letzten Saison vergleicht. Aber ja, ist halt schade, dass er im Moment so ein bisschen stagniert. Aber den Jungen habe ich noch nicht aufgegeben. Ich glaube, der hat noch eine Menge Upside und das wird im Laufe der Saison auch besser werden mit. Und dann passt das, glaube ich, auch ganz gut wieder. Ist irgendwie Aber das ist ja zum, auch. ja, Entschuldigung. Nee, sag du ruhig. Ich wollte gerade sagen, der ist ja irgendwie auch zum Shooter mutiert, ne? Also ich meine, von 7 Würfen nimmt der 4 Dreier. Hätte ich jetzt Ja. eigentlich gedacht, das ist die Statline von Xtauskas. Nee, So, er ne? kann ja Dreier, ne? Er kann ja Definitiv, Dreier. ja, klar. So, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Ja, dadurch, dass man halt den Starting Point Guard von einem Shooter zu einem, ja, kann man sagen, Pass First Point Guard. Bei Naja, Jalen Collison, sagen wir ja. mal zu einem Point Guard, der halt etwas mannschaftsdienlicher spielt, Ja, okay, ja. getauscht hat. Ich glaube, das ermöglicht ihm dann halt auch ein bisschen weniger Ballhandling, weil er ja auch letzte Saison öfters mal den Ball in der Hand hatte. Und dafür ein bisschen mehr, ja, Shooting und was er ja eigentlich kann. Und ich glaube, wenn er seinen Wurf endlich in dieser Saison gefunden hat, dass es dann auch mit den Stats noch ein bisschen weiter bergauf geht. Sowohl an der Qualität als auch an der Quantität der Würfe. Und ich bleibe aber dabei, eigentlich, es ist immer noch, also, da kann mir jeder sagen, was du willst, nichts draus, was zu draften war sinnlos. Also, bei aller Liebe jetzt, ich nehme das auch immer noch nicht so ganz zurück mit Darren Collison und Isaiah Thomas alleine schon, weil man für Isaiah Thomas nichts bekommen hat. Weil das war einfach schwachsinnig. Ja. Aber, Collison, ich bin dann, es hat Gründe, warum Darren Collison sich bisher noch nicht so ganz in der NBA etabliert hat, schätze ich. Ich drück ihm die Daumen, ähnlich wie bei Rudy Gay, dass es dann bei den Kings klappt, aber wirklich, also von einer Kritik gehe ich nicht weg und das ist einfach die, dass man nichts draus gedraftet hat. Verstehe ich nicht. Bis heute nicht. Muss ich aber auch nicht, Nee, glaube ich. bin ich auch, nee, bin ich aber ganz bei dir. Das war, weiß ich nicht, das war, ja, unnötig für beide Seiten eigentlich. Du hast mit McLemore einen Spieler mit Potenzial und für die Zukunft auf dieser Position und dann musst du ja, wenn du sagst, wir setzen auf ihn, dann ist es irgendwie erstmal für sein Vertrauen, oder das Vertrauen, was man ihm dann gibt, nicht wirklich förderlich. Aber wenn man dann jetzt Nixdauskas draftet und der aber kaum spielt und halt die Quoten auflegt, die wir so ein bisschen erwartet haben vor der Saison, weil er trifft ja wirklich nicht gut und er scoret auch nicht wirklich gut, aber was Er ist er halt ein steht, Rookie, ne? Er ist, ja, ne? Darf man jetzt auch mal sagen. Also ist ja, und Rookie dann noch halt. Europäer, Ja, so, was ist der? ja Litauer, glaube gut, ich, ne? Also Litauer, ja ja klar, die können ja eigentlich amerikanisch. aber. Genau, er war ja auch lang genug da im College. Ich weiß gar nicht, ob er auch in der Highschool da in Amerika war, weil so tief in die Spielerbiografien bin ich dann noch nicht verwurzelt, weil für mich beginnt so eine Karriere wirklich halt erst am College. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist halb-halb oder ich habe irgendwann mal was gelesen, aber schieß mich tot. Nee, aber ich bin da ganz bei dir. Also war. Ich meine, klar, wenn man sagt, hör mal, wir haben hier Boogie, wir haben Gay, die müssen eigentlich in Szene gesetzt, wir haben Macklemore von mir aus auch. Bin ich immer noch der Meinung, Alfred Payton wär ein guter Fit gewesen. Gerade auch, weil er Verteidigung bringt. Wenn man sagt, okay, man braucht jetzt akut nichts, man uns reicht das, was wir haben, kann man auch Noah Vonleh nehmen, weil man vielleicht auch sieht, okay, langfristig haben wir da vielleicht auf der Power Forward einen Spot, den wir ihnen geben könnten. Führen den langsam ran, aber Ich meine, komm. Thompson ist ja jetzt nicht unbedingt die, ja, Ja, Thompson, Dauerlösung. Landry, also bitte, ich. Es hat schon seine Egal, Gründe, dass genau. Landry, glaube ich, immer nur Backup war in seiner Ja. Karriere, soweit ich das gerade Ja, im ich glaube Kopf habe. wohl. Ich glaube wohl. Na gut, komm. Soll kein Gut. Kings-Bashing werden. Ich meine Nö, nur. Ich meine ich hab's. nur. Nee, das ist aber wirklich, muss man ja mal, auch bei der ganzen positiven neuen Kritik muss man halt auch mal die negative Kritik noch mal ein bisschen. Also nicht alles ist Gold, was glänzt. Ja, nee, ist definitiv. Also ich bin einfach der Meinung, dass Boogie. Ja, also ich glaube, wenn man, ohne jetzt wieder ein Fass aufmachen zu wollen, aber ich glaube, wenn man mit dem MVP-Begriff, wenn es schon nicht LeBron ist, was ich halt ja im Moment vielleicht verständlich finde, weil die Cavs einfach einen schlechten Rekord haben, aber langfristig gesehen natürlich Bullshit ist, weil LeBron ist der beste Spieler der Welt, da kann man jeder mir sagen, was er will. Aber der MVP-Begriff wird ja schon recht inflationär benutzt, gerade halt auch, wenn es um Jeder ist andere einfach Big Men MVP, wenn geht. man, jeder ist MVP, der ein Double-Double auflegt. Genau so was. Aber Boogie ist da auch nie bei. Warum, weiß ich nicht. Also Boogie hat sich defensiv bisher verbessert, reißt sich da enorm zusammen, reißt sich auch bei den Technicals zusammen. Offensiv ist er eh bei jedem Zweifel erhaben, so spätestens seit letzter Saison, wo er auch ein bisschen an seiner Wurfauswahl gearbeitet hat. Also, sorry, ich glaube einfach, die Kings sind halt so gut wie Boogie. Boogie ist im Moment, ja, NBA Big Man Elite und ich finde, das kann man auch ruhig mal an dieser Stelle so deutlich sagen, wenn man schon jeden zweiten jungen Big Man mit einem MVP-Titel auszeichnen möchte direkt. Ja, ich meine, wir sind ja sowieso Gründer des Boogie-Fanclubs hier in Deutschland. Sowieso. Ja, also ich. Nein, aber ich gebe dir vollkommen recht, ohne jetzt die Fanbrille aufzuhaben, dass Boogie da so ein bisschen übersehen wird. Aber man könnte das ja auch, ja, auf einen Big Man aus Memphis, Tennessee Ja, klar. überleiten, der ein Sowieso. bisschen älter ist, der auch keine Rolle spielt, weil halt unspektakulärere Spielweise als andere Kandidaten, aber gut, ich finde es gut, dass du es mal angesprochen hast, dass unsere Hörer wenigstens auch mal so ein bisschen, ja, von uns zu hören bekommen, wer neben den genannten im letzten Podcast auch so den, ja, oder meine Erwähnung verdient hat in den amerikanischen Medien in dem MVP-Race. Ich habe ja Ende der letzten Saison, habe ich mich ja immer tierisch darüber aufgeregt, wenn irgendjemand gesagt hat, Boogie ins All-NBA First Team, weil es hat einfach für mich keinen Sinn gemacht. Insofern habe ich mich vielleicht so ein bisschen wie ein Hater angehört, aber an dieser Stelle Boogie, Chef. Ich bin da jetzt kein Modefan, dass ich jetzt erst Boogie cool finde, seit die Kings auch einigermaßen gut spielen. Nee, aber ich wollte sagen, es gibt auf NBA.com irgendwie neben dieser Rookie-Ladder auch irgendwie so eine MVP-Ladder, habe ich so gesehen. Da ist tatsächlich Marc Gasol drauf. Ich glaube auf 3, 4. Ich meine, AD ist Gut, natürlich das finde ich 1, gut. aber fand ich auch cool, muss ich ganz, also kann man jetzt auch mal ruhig sagen. Ne? Also bei Ja. all der Kritik, die ich ja sonst immer anbringe, habe mich gefreut, das zu sehen. Ja, finde ich Aber stark. dann lass uns mal zu einem anderen, meine, der Übergang ist jetzt schwach, von einem Europäer zu einem anderen Europäer kommen. Kirilenko. Also, was jetzt Kirilenko mit Gasol gemeinsam hat, das muss ich mir gleich noch irgendwie in meinem Kopf überlegen, aber ist so ein bisschen Thema aktuell, Sind beide schon brandaktuell. das etwas ältere Eisen? Ja, kommen beide aus, ja, Europa, scheiße, mehr kannst du da wirklich Nein, nee, komm mal, lassen wir lass uns über Kirilenko reden. das. Ja, Ohne Überleitung. ohne Überleitung. Ja, Kirilenko, das habe ich ja eingangs erwähnt, wir müssen auch ein bisschen über die Nets reden, ist brandaktuell, steht wohl auf der Abschlussliste bei Brooklyn oder in Brooklyn. Ist jetzt nicht mit dem Team mit auf den Roadtrip gegangen, also ich glaube, da geht's jetzt, gestern war man in OKC, heute nach San Antonio und dann noch nach Philly, was ja nur 2 Stunden von zu Hause entfernt ist, aber ja, ist ein Roadtrip halt und der ist halt nicht dabei. So, Punkt. Hollins hat jetzt mehr oder weniger gesagt, er hat keine Verwendung mehr für ihn. Aber so ist das Leben, das ist Basketball. Punkt. Also keine Zukunft. Ja, findest du, was sagst du dazu? Also ich habe mich die ganze Zeit eigentlich gefragt, was ist mit Kirilenko los? Hast du das ähnlich empfunden? Ja, ich verstehe das. Es kam ja jetzt mehr oder weniger wie Phönix aus der Asche, diese Trade-Gerüchte und Hollins hat keine Lust mehr auf ihn und ich verstehe das gar nicht so ganz, weil klar, er ist nicht mehr der Jüngste, nicht der Athletischste, aber der Dreier fiel, wenn er fiel. Und ich glaube, das ist immer noch eine Waffe, die man mal gut gebrauchen kann im Spiel. Und da die Rotation, wie du schon mal angesprochen hast, ja sowieso eher gering ist und aus eher weniger Shootern besteht, verstehe ich das nicht so ganz, aber wir können halt auch nicht hinter die Fassade blicken und wissen nicht, was da vorgefallen ist. Vielleicht ist intern auch irgendwas passiert, dass Ja. Kirilenko so ein bisschen, ja, seinen Kredit verspielt hat. Aber das ist halt auch alles nur Spekulation. Also ich verstehe es nicht so ganz, was die Nets und warum da jetzt machen und warum Hollins kein Interesse daran hat, einen Shooter von der Bank zu bringen, der ja shooten kann. Ja, Ja. hat er schon lange nicht mehr. Ja. Ja, oh gut, es eigentlich kann. Ja, also ich Klar, klar. er zollt dem Alter auch irgendwann Tribut, ne? Ich meine, wie Ja. alt ist er jetzt? 33, 34? Ja, 33, glaube ich. Ich meine schon. Und dann ist er noch Europäer, also das ist ja meistens schon ein bisschen. Ja, es klingt immer so dämlich, aber es ist halt wirklich so, dass Europäer meistens im Alter schneller abbauen als die amerikanischen Freunde. Ja, also ich meine, klar, du hast jetzt gesagt, Kirilenko ist ein Shooter und ich glaube, ich weiß auch, wo das so herkommt. Ich meine, klar hat er bei Utah mal in einigen Jahren in Utah halt den Dreier, glaube ich, überdurchschnittlich getroffen. Naja, er hat gegen die Heat gerne den Dreier getroffen, dann weiß man eigentlich. Okay, also sind das so deine Eindrücke? Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, so als Shooter jetzt in Brooklyn habe ich ihn, ich weiß gar nicht, wie viel Dreier er genommen hat. Ich kann Ich habe ihn mich, zu selten spielen sehen. ja, Ich kann halt. ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass er mal einen Dreier genommen hat, oder? Doch gegen die Heat und der ist auch noch Ja, gefallen. wahrscheinlich, genau. Dann ist irgendwie sowas, aber Daher ist es noch so in meinem Kopf gewesen. Aber ich kann auch wirklich die Spielweise nicht wirklich, ja, richtig einschätzen von ihm. Aber dennoch verstehe ich nicht, warum das so plötzlich kommt. Also, das hat sich ja ja. wirklich nicht angedeutet. Ich dachte die ganze Zeit, er ist halt noch immer verletzt oder ist nicht richtig fit oder so, aber das Ja. kommt dann jetzt ein bisschen überraschend Ja. für Ja, mich. definitiv. Also ich glaube, er hat jetzt etwas über 30 Minuten insgesamt in dieser Saison gespielt, hat wenig zustande gebracht. Ja, war letzte Saison halt sehr, sehr oft verletzt. Tja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, klar, du hast es schon angesprochen, Shooting. Das gab ja den Netz halt so, überhaupt nicht. Also in Utah war das halt, wenn ich mich recht erinnere, mal so, dass er da durchaus überschrittlich den Dreier getroffen hat. Aber ich weiß es nicht, ob man sagt, okay, man hat jetzt Bogdanovic und Kirilenko, man will jetzt vielleicht nicht noch mal so ein Europäer mit Löcher im Spiel. Wobei ich sehe die Löcher bei Kirilenko ja halt anders beschreiben würde als die von Bogdanovic und Teletovic, sagen wir mal so. Aber ja, also generell finde ich es überraschend, dass mit der Defensivleistung, die Nets im Moment zeigen, so dieser Glue-Guy, dieser Typ, der einfach von allem so ein bisschen macht und den Laden versucht zusammenzuhalten und einfach auch mit Energie von der Bank kommen kann, das wundert mich schon, dass man für den so gar keine Verwendung hat. Aber das wundert mich ja auch, dass man für andere Spieler im Roster keine Verwendung hat, obwohl die vielleicht, na gut, ich beziehe mich jetzt halt auf Zweitrunden-Rookies, von denen man jetzt nicht allzu viel erwarten dürfte, aber zumindest mal ein paar Minütchen, um das alte Eisen da aus dem Feuer zu holen bei den Nets. Sprich, so ein Kevin Garnett, ein Joe Johnson, der total viel ackern muss, oder ein Bogdanovic, der auch, ich glaube, wie viele Minuten hat er diese Woche gespielt? Ich glaube, gegen Milwaukee irgendwie über 50 und davor die Nächte auch schon immer über 40. Ja, gut, muss er wissen halt. Hollins ist ein Oldschool-Coach, der wird schon irgendwie wissen, was er da macht, aber ja, für mich kam es auf jeden Fall unterm Strich auch überraschend. Jetzt sind so die Interessenten oder die Teams, die Sinn machen, sind im Grunde seine ehemaligen Teams, die Timberwolves und die Jazz, allerdings sind das mehr so, ja, so Gerüchte, die von irgendwelchen, ja, Bloggern aus den jeweiligen Fanlagern kommen, wahrscheinlich eher so sentimentale Wünsche. Aber die, KJ Barea Style. ja, so in etwa, Das eigentliche Gerücht, das auch schon mehr oder weniger bestätigt worden ist, ist halt, dass man Kirilenko versucht, nach Philly zu bekommen. Zusammen mit Sergei Karasev und ja, Philly erwartet dann halt noch einen Pick. Was meinst du? Also, ich meine, ich will jetzt nicht wieder deine Expertise zu den 76ers hören, aber hältst du das generell für sinnvoll? Ich meine, jetzt sollte man vielleicht nochmal sagen, inklusive Luxussteuer kostet Karasev und Kirilenko die Nets so etwa 12 Millionen. Das heißt, diese würde man gerne loswerden. Ja, Philly wäre damit, glaube ich, nahe dieser Gehaltsuntergrenze, also diesem Geld, das man seinem Team bezahlen muss, um halt keine Strafe in Anführungsstrichen zu bezahlen. Macht das Sinn? Also sollten die Nets, ist das so wichtig, dass man ihn jetzt los wird auf Teufel komm raus und dann er wahrscheinlich von den Sixers gewaived wird und von einem Konkurrenten beziehungsweise einem anderen Contender dann unter Vertrag genommen wird. So ist das ja in der Regel. Ja. Denkst du, das sollten die machen, nur um der 12 Millionen willen? Ich glaube, erstmal aus der Sicht der 76ers geht es da primär nur um den Pick. Ja, klar. Mit Karasev kannst du dann eventuell noch was anfangen, weil halt ein junger Spieler, der eventuell ins Roster noch passt. Ich weiß ja, ist noch Platz im Roster oder? Kann man ja machen. Also, wenn man ihn haben will, dann zur Not halt D-League. Oder Ja. so, weiß ich nicht. Nee, aber wie du sagst, ich glaube, Kirilenko wird dann direkt gewaived, sobald der Trade dann fix ist. Ja. Ob das wirklich Sinn aus Sicht der Nets macht? Ich würde erstmal sagen nein, weil eventuell hast du halt wirklich nochmal Verwendung für so einen Veteran, der dann eventuell, wie du sagst, ein bisschen von allem übernehmen kann. Vielleicht ist es ein bisschen zu überstürzt. Vor Ja. allen Dingen durch die Tatsache geschuldet, weil man halt Karasev gilt ja auch als Small Forward, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja, sonst fing man ja. Gut. Ja, dann hast du die, dann gibst du ja gleich zwei Dreier ab eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich positiv ist oder ob man dann wirklich auf Teufel komm raus da diesen Trade, für den man im Endeffekt ja auch kein ja, nicht zurückbekommt man, wenn man jetzt sagen würde, gut, wir geben die beiden ab und kriegen dann halt noch, und den Pick natürlich, und kriegen dann meinetwegen noch einen jungen Small Forward oben drauf, Ja. dann würde ich das wohl eher gutheißen, als dass man ihn einfach, dass man die beiden einfach verschifft. Klar, das Geld spart, aber dann ist halt auch noch der Pick weg, den man sich dann wahrscheinlich im nächsten Draft wieder erkaufen muss, für dieses Jahr, was ja auch nicht eigentlich nicht Sinn und Zweck sein kann. Ich weiß ja, wie du dazu stehst, dass es eigentlich total dämlich ist. Ja, wie gesagt, also wenn dann Small Forward aus Philly noch ein Junger mit rübergehen würde, würde ich das dann schon eher verstehen. Aber so nicht wirklich, nee. Nee, aber guck mal, das Ding ist einfach, was mich auch wirklich teilweise richtig aufregt, ne? Also du hast gesagt, okay, komm, scheiß drauf, wir gehen all in, wir bezahlen, weiß ich nicht, wie viel Millionen an hier Luxussteuer, ich weiß nicht, 95 Millionen waren es, glaube ich, im letzten Jahr. Also das ist lächerlich. Also ich meine, klar, das ist wirklich albern viel Geld. Also das zeigt Auch eigentlich wenn du auch, das Geld hast, genau, als Owner, das ist es zeigt einfach. natürlich, das Geld sitzt total locker, ne? Das ist ein generell sind die Nets halt ein Investment für Prokhorov. Ich glaube halt nicht so, dass er da so ja basketballmäßig so von solchen Mark Cuban zum Beispiel ist er halt nicht, ne? Ja, Klar guckt er sich Cuban mal ist ein ja. Basketballspiel an, aber Aber das sind ja zwei Extreme, wenn du ein genau, Geschäftsmann mit ja Mark Cuban, der ist ja Fan. Klar, klar, er ist ja Chef, aber vor allen Dingen ist er Fan. So. klar, Ist vielleicht ein nee. bisschen, aber ich weiß, was du meinst. Okay, dann, also, okay, ich sag jetzt mal so, wenn du letztes Jahr wirklich gesagt hast, scheiß drauf, Geld spielt keine Rolle, bla bla bla, wir haben das Barclays Center neu gebaut, da habe ich auch ein bisschen mit investiert, alles geschenkt, okay, du hast Geld in die Hand genommen, mach, was du meinst, okay, das Experiment funktionierte nicht. Punkt. Jetzt hast du aber über den Sommer dich in die Draft eingekauft, ich glaube, das sind so auch sechsstellige Beträge, die dann auf jeden Fall den Besitzer gewechselt haben. Auch gut. Geld spielt ja keine Rolle. Du hast dann aber jetzt diese Leute inklusive einem Gutierrez auf der Bank. Du musstest Marcus Teague an Philly im Grunde auch abgeben, um Geld zu sparen, hast den dann wieder noch einen Second Rounder, den man sich dann wahrscheinlich wieder erkauft in der nächsten Draft. Hast du nach Philly geschickt? Wo ist der Sinn? Ich meine, ich verstehe, was dahinter steckt, ne? So ein Vertrag wird immer dreimal so teuer mit der Luxury Tax etc. Dann hast du jetzt aber diese drei Zweitrunden-Picks, einer davon ist in Europa, und so ein Karasev und ein Gutierrez und schieß mich tot, wen nicht noch alles. Dann ist es dir das nicht wert gewesen, ein verfluchtes D-League-Team irgendwie auf die Beine zu stellen, das weiß ich nicht, 500.000 oder so im Jahr kostet. Wo ich mir denke, ey, Leute, so, wo ist der Sinn? Du versuchst einerseits in die Playoffs zu kommen, holst dir da irgendwelche Second-Rounder, die dann eh nicht spielen, die wahrscheinlich dann Langzeitprojekte wären, was ja auch mal schön wäre und erfrischend, ne, für die Nets, mal junge Talente zu haben, die sich vielleicht mal so, weiß ich nicht, Draymond Green-mäßig entwickeln könnten. Ja, auf jeden Fall. Dann bist du dazu knauserig, ein D-League-Team hinzustellen und gehst jetzt wieder hin, sagst, okay, wir wollen Kirilenko und Karasev loswerden, weil wir halt keine Verwendung für die haben. Was wir im Fall von Karasev ja hätten, wenn wir ein D-League-Team, also ich meine, klar könnten die den in die D-League schicken, aber dann heißt es nicht, dass er spielt, weil es halt mehrere Teams bei diesem, ich weiß gar nicht mehr, wer der D-League-Team der Nets ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ist mir auch völlig egal. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, also wenn du den jetzt wieder abgibst, weil du keine Verwendung für ihn hast. Und wieder einen Second Rounder mindestens drauflegen musst, damit Philly den nimmt. Weil Philly weiß, ey, die Nets sparen dadurch 12 Millionen. Das ist doch ein Kreislauf. Ich meine, was soll das? Dann kommt der nächste Draft, dann bezahlt man wieder irgendeinem Team an 50. Stelle irgendwie eine Million, dass man da seinen Second Rounder bekommt und für den hat man dann wieder keine Verwendung. Weil der dann wieder nicht in der Rotation landen wird und man dann immer noch kein eigenes D-League-Team hat. Also ich verstehe das überhaupt nicht im Moment. So bei aller Liebe. Also es ist. Geht nicht in meinen Kopf. Nee, du hast ja auch vorhin gesagt, das Team hat noch keine Identität auf dem Feld. Null. Ich glaube, das Gleiche kannst du auch zum Front Office sagen. Ja, ist so. Weil Also ich. ich weiß auch nicht, ob man wirklich nach einer Identität sucht oder ob man einfach halt diesen Kreis, auf den du gerade beschrieben hast, als richtig empfindet und den dann halt die nächsten Jahre so weiter durchziehen will, weil eben das Geld keine Rolle spielt. Oder ob man dann wirklich intern was vielleicht nicht nach außen dringt oder nur gewisse Insider der Netz, so wie du zum Beispiel, davon wirklich Wind mitkriegen, dass da eventuell doch überlegt wird, vielleicht mal etwas mehr auf die Jugend zu setzen, sei es mit einem D-League-Team anzufangen. Ich meine, wo stehen wir bei den Nets? Garnett hört wahrscheinlich nach dieser Saison auf. Ja, gehe ich von aus. Die Will ist nicht mehr der Jüngste, Joe Jesus ist auch nicht mehr der Jüngste. Du kannst das System kannst du eventuell noch 2, 3 Jahre durchziehen, ohne wirklich auf die Schnauze zu fliegen. Und ich hoffe nicht, dass man wirklich in Brooklyn so lange darauf wartet, dass man wirklich dann am Ende der Eastern Conference steht. Das würde ich dir nicht wünschen, das würde ich anderen Nets-Fans nicht wünschen, weil ich die Franchise eigentlich sehr gerne mag. Aber das ist halt ja ein Gedanke, der, weiß ich nicht, vielleicht auch nur mir jetzt als Ausstehender kommt, aber es ist schwer in Brooklyn. Ja, klar. Trotz Geld. Ja, das ist so. Vor allen Dingen hatte man, um jetzt auch nochmal zurück auf Kirilenko zu kommen, Free Agency ist kann super leicht sein, ne? Also wenn auch zum Beispiel LeBron James nach Cleveland wechselt, würde Cleveland auf einmal zu einer Option werden, die vorher für keinen Spieler überhaupt ja, ein Gedanken wert gewesen wäre, ne? Also Sean Marion, Ray Allen, Kevin Love. So, das sind alles keine, glaube ich, keine Spieler, die freiwillig ohne LeBron zu den Cavs gewechselt wären. Genauso wäre das wahrscheinlich auch in der letzten Saison halt mit Andrei Kirilenko gewesen. Man hat diesen Blockbuster-Trade eingefädelt und dann wollte man gucken, dass man da noch irgendwie die Bank so gut wie möglich besetzt hat. Wer hat man denn alles geholt? Das muss ich mal überlegen. Also man hat ja erstmal mit Blatsch verlängert. Dann hat Terry kam ja ohnehin. Der dann auch nicht mehr da ist. Genau, Allen Anderson kam, glaube ich, auch erst letztes Jahr zum Team, wenn mich alles täuscht. Ich meine schon, vorher war der in Toronto. So, und dann kam Kirilenko aus Minnesota, wo er eine Spiel, das muss man sich jetzt mal wirklich nochmal reinziehen, rückblickend, wie bitter das ist. Der hat eine Spieleroption für das Jahr 2013, 2014 in der Höhe von schlappen 10 Millionen Dollar. 10 Millionen Dollar, wirklich. Verstreichen lassen. unterschreibt bei den Nets für etwas mehr als 3, also nimmt einen Paycut ohne Ende, wo man als Liga wahrscheinlich auch hingegangen ist und geguckt hat, ob da irgendetwas unter der Hand zwischen, wie heißt er denn jetzt? Prokhorov und Kirilenko abgegangen ist. Wirklich, weil das so abstrus gewesen ist. Und jetzt musst du dir mal reinziehen, der hat jetzt in 2 Jahren 6 Mille verdient. Oder etwas mehr. Hätte alleine schon für letzte Saison 10 Millionen bekommen und hätte bestimmt unter Garantie irgendwo von irgendeinem Team dieses Jahr zumindest für das Veteranenminimum da anheuern können. Sondern hätte er einfach mal diese 6 Millionen verdoppelt gehabt. Und das ist so bitter eigentlich und das tut mir auch irgendwie echt leid. Also es ist wirklich sehr doof gelaufen, muss ich sagen. Ja, schade. Ja, sehr. Aber gut. Ich bin da auch zu ja, emotional dran, irgendwie merke ich gerade. Also es ist. Ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr in Rage reden, deswegen würde ich gerne die Franchise irgendwie noch wechseln, damit wir mal einen Punkt machen. Oder hast du noch was zu dem Thema? Nee, ich glaube, als Außenstehender habe ich eigentlich so. Ich habe ja gerade gesagt, was so meine Angst in den nächsten zwei, Ja, drei Jahren klar. ist. Und ich hoffe halt, dass man nicht nur das Business sieht, sondern auch das Team, die Fans sieht und dass die Nets auch wirklich mal in Brooklyn bleiben und nicht in 10 Jahren dann irgendwie wieder woanders sind. Kannst echt froh sein, dass du das Barclays Center da hingebaut hast, glaube ich. Also ich glaube, das ist alleine von der die Modernität der Arena und der Standort, ja, der ist auf jeden Fall ein Argument dafür, dass man die Nets nicht vielleicht in eine andere Stadt verliert, weil nach New Jersey werden sie wohl auch kaum zurückgehen, wenn sie irgendwann dann mal verkauft werden würden. Aber ich habe ja eh, also weiß ich, wir haben ja eben auch schon über ein anderes Team geredet, das jetzt noch im letzten Themenblock, bevor wir zu einer kleinen Liste kommen, ja, halt Thema ist. Und zwar geht es um die Philadelphia 76ers. Nochmal. Und das ist ja eh so ein bisschen hier das Lieblingsteam des Podcasts gefühlt, mit wenn man das ein bisschen ironisch sieht. Und da gab es jetzt eine Diskussion losgetreten von Eric Bledsoe von den Suns. Jetzt fragt man sich sicher, was hat Bledsoe denn jetzt mit den Sixers zu tun? Bledsoe war halt ein Spieler an der University of Kentucky und die University of Kentucky ist halt im Moment oder für viele Beobachter des College-Sports so die Nummer 1. Also das stärkste Team in der NCAA. Und haben auch gut losgelegt, sind gut in die Saison reingekommen. Und Bledsoe hat sich dann dazu verleiten lassen, folgende Aussage zu tätigen. Oder was heißt folgende Aussage? Ich sage jetzt mal, was er gesagt hat. Also definitiv würde die University of Kentucky eine 7-Spiel-Serie gegen die Philadelphia 76ers gewinnen und Philadelphia würde vielleicht ein Spiel gewinnen. So, Punkt. Und darüber wurde ernsthaft in Amerika jetzt eine Woche lang oder so herzlich diskutiert und ich frage mich, was gibt es da zu diskutieren? Wie stehst du denn Ja. dazu? Zu der Aussage oder zu dem Thema? Ja, ich glaube, Bledsoe ist auch mittlerweile so ein bisschen zurückgerudert. Das sollte man jetzt vielleicht noch wie sagt man, zu Zu seinen seiner Gunsten, zu Verteidigung. seiner Verteidigung, genau, sagen, aber jetzt so generell zu dem Thema. Also, es taucht ja auch öfters im Football auf, ne? Also würde Florida State gegen die Jacksonville Jaguars oder die Oakland Raiders ein Spiel gewinnen oder 2 Spiele gewinnen auch von 3 oder irgendwie sowas. Also, solche Sachen sind ja nichts Neues. Aber kannst du dir das halt vorstellen, dass ein College-Team gegen irgendein Profi-Team gewinnen würde? Selbst wenn es die Sixers sind? Nein, absolut nicht. Ich weiß auch, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe gar nicht so viel von dem Thema mitbekommen, weil mich das eigentlich auch, ja gut, wer die Podcasts regelmäßig hört, weiß, dass ich und die 76 nicht unbedingt, ja, also es ist keine brüderliche Liebe, sagen wir es mal so. Oh, Wortspiel. Aber, ja, keine Ahnung, ich verstehe nicht, was Eric Bledsoe dazu geritten hat, solche Aussagen zu tätigen. Die einfach totaler Schwachsinn sind. Ich glaube, kein College-Team hätte in einer 7-Spiele-Serie eine Chance gegen ein NBA-Team. Die sind ganz anders aufgestellt, die sind ganz anders. Ja, es sind Profis. man könnte jetzt sagen, ja gut, gegen europäische Teams würden die College-Teams wahrscheinlich besser aussehen, in manchen Ligen, aber das sind halt für mich in dem Sinne noch keine Profis, weil sie noch nicht in der NBA spielen. Ja. Und das ist einfach ein ganz anderes, ja, nochmal ein ganz anderes Level in der NBA zu spielen. Ich meine, man hat oft College-Spieler, die auf dem College sehr gut spielen, aber in der NBA dann keinen Fuß fassen. So. Und ich verstehe die Aussage nicht, ich verstehe den Sinn nicht. Vielleicht war das auch wegen der bevorstehenden Partie, dass man da so ein bisschen, ja, Giftpfeile senden wollte, was eigentlich total unnötig ist. Ja, ich verstehe es nicht und dass die Aussage völliger Schwachsinn ist und dass man da eigentlich gar nicht drüber diskutieren muss, sollte eigentlich klar sein, finde ich. Ja. Ja. Also was soll ich dazu sagen? Guck mal, es ist generell, das sind Athleten, also ich meine, okay, am College, ich weiß, dass es an einigen amerikanischen Hochschulen nicht so ist, oder vermeintlich nicht so ist, dass College-Athleten sich noch wirklich 4-5 Mal die Woche in den Hörsaal begeben müssen. Ich bin jetzt da ganz vorsichtig, was ich sage. Also, dass da schon Profi-ähnliche Zustände herrschen, das heißt viel Training, Krafttraining etc. Aber das ist ja nochmal was komplett anderes in der NBA, wo man wahrscheinlich einen eigenen Ernährungsberater hat, einen eigenen Personal Trainer, einen eigenen Shooting Coach, Defensive Coach, Offensive Coach etc. Und du bist einfach ein viel austrainierterer Athlet. Du bist, was ja als 17-, 18-Jähriger zählt, nochmal 1-2 Jahre älter, was dir einfach auch schon ja in deiner Entwicklung, in deiner sowohl körperlich als auch spielerisch enorm hilft. Also ich, bei aller Liebe. Und ich meine, klar ist Kentucky überragend gestartet, ne? Also ich meine, wenn du 72 gegen zu 40 gegen Kansas gewinnst, dann ist das definitiv eine Ansage. Und ich glaube, Kentucky ist mit diesem Platoon-System, das ich jetzt auch nicht mehr hören kann, obwohl jetzt 2 Spiele gespielt sind, ist man da, ja, das Team to beat, sage ich jetzt mal, in der NCAA, aber absolut schwachsinniger Vergleich. Und ich glaube, die in dem Artikel, den ich hier geschickt habe, stand ja auch drin, dass die Buchmacher in Las Vegas, die sich das dann auch mal angeguckt haben, diese potenzielle Sache, haben gesagt, dass die Sixers eine plus 17 hätten auf den Sieg. Also im Grunde hätten die jetzt eine Handicap-Wette gegeben, Kentucky plus 17 und wenn sie dann gewinnen, dann das wäre dann so realistisch gewesen. Das heißt, die Sixers waren da ganz klar auch favorisiert in Vegas. Und so sehe ich das auch, also mindestens. Gerade in der 7-Spiel-Serie, also bitte. Ja. Ich glaube nicht mal, wenn man, ich rede jetzt von College-Spielern, ne? Also das sollte man jetzt nicht verwechseln. Die die super tollsten Kentucky-Spieler der letzten Jahre. John Wall, Eric Bledsoe, Michael Kidd-Gilchrist, Anthony Davis und Boogie Cousins. Angenommen, die würde man als College-Spieler alle in einer Mannschaft haben, ne? Die 17, 18-Jährigen, die da für Coach Calipari gespielt haben. Selbst mit der Starting Five, glaube ich, würde man ein Spiel vielleicht gewinnen. Vielleicht. Aber nicht eine 7-Spiele-Serie. Selbst wenn man die Creme de la Creme der letzten Kentucky-Jahre wirklich auf dem Parkett stehen haben würde. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, bin ich bei dir. Okay. Dann ist ja gut. Das dann ist unvorstellbar. Okay. Dann ist das eigentlich kein Thema, das wir jetzt zu einem Thema gemacht haben. Einfach nur der Information. Mal drüber gesprochen, halt, genau. Weil es halt gerade so irgendwie in den USA ja, publik ist. Genau. Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Highlight. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute schon zu zweit sind. Du kamst gestern oder vorgestern? Kamst du an und sagtest zu mir, wer ist eigentlich so, oder wer sind die besten Power Forwards so der Liga? Ich glaube, die Initiative kam da ja von dir, oder? Aber ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Ich auch nicht. Also es ist, und dann habe ich das kann gesagt, gestern gewesen sein, kann aber auch vorgestern gewesen sein. Ja, ich saß auf jeden Fall im Zug. Also müsste es eigentlich gestern gewesen sein, weil Donnerstag war ich nicht an der Uni. Ja, dann war es gestern. Ja. Dann habe ich gesagt, weißt du was, spontan Podcast, lass uns doch mal raushauen, einfach so rein subjektiv, jetzt gar nicht so eine Rangliste, wie ich sie jetzt zum Beispiel für die Center schon mal gemacht habe, sondern einfach so wirklich subjektiv zu sagen, okay, die und die Power Forwards, wobei wir da auch enorme Probleme mit der Definition haben, sind halt für mich 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, wer nicht dabei ist und wieso. Also wir haben ja schon vor dem Podcast darüber geredet, was ist mit Chris Bosh, was ist mit Timmy. Worüber wir nicht geredet haben, was ist vielleicht mit Al Horford. Sind jetzt Ja. alle nicht dabei, ne? Nee. Wir uns dazu entschieden haben, nur ja reine Power Forwards zu nehmen und keine Spieler, die ja Chris Bosh zum Beispiel spielt seit 3,5 Jahren ungefähr als Center bei den Heat, obwohl er eigentlich nominell Power Forward ist. Bei den Spurs ist es so, da kannst du eigentlich gar nicht sagen, wer wo spielt. Klar, du hast Frontcourt, du hast ein Backcourt, aber du kannst Thiago Splitter einfach mal theoretisch als Power Forward sehen. Oder wenn, na, ein besseres Beispiel, wenn Tim Duncan und Boris Diaw spielen, ist Duncan eher der Center und Boris Diaw dann der Power Forward. So, und weil wir uns da einfach nicht eigentlich, ja, was ist eigentlich, ja, es ist halt etwas unschlüssig und weil ja auch in der, ja, NBA-Welt man sich nicht wirklich einig wird bei Timmy, was er ist, außer eine lebende Legende und herausragender Big Man, haben wir uns dazu entschieden, jetzt mal nur reine, ja, Power Forwards zu nehmen. Genau. Und das Ding ist jetzt halt, wenn man so eine Liste machen will, geht das auch, glaube ich, gar nicht anders, außer diese klassische Fünfteilung zu nehmen. Weil wenn wir jetzt sagen würden, wer sind die besten Big Men der Liga, dann hast du halt diesen Topf aus wirklich, ja, wär wahrscheinlich sinnvoller, ne? Weil dann hast du Timmy dabei, dann hast du Chris Bosh auf jeden Fall dabei, zum Beispiel, die ja durchaus ein Wörtchen mitreden könnten in der, ja, in der oberen, oder bei den unter den 10 Besten, sage ich mal so. Aber da ist halt auch wieder die Frage, so wie lässt sich das alles vergleichen, wie es, weiß ich nicht, wie kannst du zum Beispiel Dirk Nowitzki mit Boogie vergleichen oder so, oder mit einem, wie heißt er, Al Jefferson, ne, also es ist schwierig und deswegen haben wir jetzt einfach mal gesagt, komm, ist egal, Power Forwards und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wen wir da reinnehmen und jetzt haben wir uns halt auch darauf geeinigt, dass wir so wieder diese Grenzfälle da rauslassen, damit es auch nicht zu irgendwelchen unnötigen Diskussionen kommen, die eigentlich kein Mensch gebrauchen kann. Wollen wir bei 5 starten und nach oben gehen? Das wäre schön. Sag doch mal dann direkt deinen fünften, wenn du so viel Initiative Haha, danke ergreifst. schön. Ja, das ist wirklich eine schwere Wir haben Entwicklung. uns nicht abgesprochen. Das heißt, es ist jetzt Überraschungseffekt. Also es ist wirklich eine schwere Entscheidung, weil wenn man sich das mal zu Gemüte führt, dann gibt es doch vielleicht nicht viele Powerforwards, die in den Medien groß vertreten sind, aber dann doch viele, die ja starke Power Forwards sind und die ruhig eine Rolle ja unter den Besten verdienen. Ich habe meinen Dunstkreis von, sagen wir mal, 30 Starting Power Forwards auf 8 minimalisiert und daraus muss ich mir jetzt 5 aussuchen und ich bin mir immer noch nicht sicher. Aber jetzt vom ersten Gedanken her kreuzigt mich meinetwegen, aber an 5 gehe ich mit AD. Wow. Oh, okay. Das hätte ich jetzt, also ich weiß ja, wie du dazu stehst, aber selbst das hätte ich jetzt nicht erwartet. Überraschend. Ein bisschen überraschend. Warum? Ja, er Also, ist. Ich ja. habe. Wir hatten ja mal diese MVP-Frage auf unserer Seite. Da habe ich mich ja schon dazu geäußert. Ja. Bei mir spielt auch so ein bisschen die Erfahrung eine Rolle und da ist er halt erst in seiner dritten Saison, glaube ich, jetzt. So. Ja. Ja, und es ist wirklich eine ganz, ganz enge Entscheidung zwischen den 5 bei mir gewesen. Und das kann sich auch im Laufe der Saison ändern. Also das soll jetzt auch kein Hate an AD sein oder so. Überhaupt nicht. Nur für mich habe ich im Moment. Ja, gut. Einer ist so ein Grenzfall, aber 4, die für mich einfach noch ein Stück weiter sind. Okay. Ja, ist ja legitim. Ich habe ja eindeutig, oder wir haben uns eindeutig darauf geeinigt, dass wir das nicht so statistisch oder irgendwie untermauern müssen, wie jetzt diese Center-Rangliste zum Beispiel, Nee, sondern das das soll ist ja auch jetzt so ein wirklich bisschen die subjektiv. persönliche Meinung, Ja, ja. genau. Okay, ja. Ah, und ich muss noch kurz dazu sagen, wir haben eben die Grenzfälle ausgeschlossen. Bis zur Offseason dieser Saison war AD ja auch so ein kleiner Grenzfall, Ja, weil er ja genau. auch immer zwischen Power Forward und Center Position geswitcht ist, aber seitdem man Aşık verpflichtet hat, ist es halt klar gestaffelt, wer der Center ist, wer der Power Forward ist. Und deswegen ist AD auf jeden Fall dabei und hat seine Daseinsberechtigung jetzt schon in den Top 5 auf jeden Fall. Andere sehen ihn wahrscheinlich im Moment sogar an 1, aber auf jeden Fall Top 3 und da sehe ich ihn persönlich einfach nicht. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung und ich hoffe, dass ich dafür nicht allzu viel wieder kritisiert werde, weil ich das, wie gesagt, es ist ein bisschen subjektiv. Wenn ich da objektiv rangehe, wäre vielleicht ein, zwei Plätze auf jeden Fall höher gewesen, aber wir haben uns ja bewusst dazu entschlossen. Genau, ich finde ja, worüber wir letzte Woche so exzessiv geredet haben, Anthony Davis ist. Ich habe schon mal darüber gesprochen, dass der Flügel in New Orleans stinkt. Ne? Ich mag den Flügel nicht, gerade nicht defensiv. Das hat Aber das auch. Wort stinkt, magst du? Ja, das Wort stinkt, mag ich. Die stinken wirklich bis zum Himmel defensiv. So, wo war ich jetzt? Also die stinken und genau, Drives werden halt zugelassen. Bis dahin kein Problem. Anthony Davis ist ein oder hat den Ruf, das haben wir auch letzte Woche sehr klar festgestellt im Podcast, dass er ein Shotblocker ist, ein Ringbeschützer. Defensive Player of the Year potenziell. Ich sag jetzt einfach mal die Fakten. Anthony Davis verteidigt 8,1 Würfe am Ring. Lässt 54,5% zu. 54,3. Gut. Geschenkt. Soll ich dir mal sagen, wer besser ist? Ich weiß Ja, gar nicht, wo ich bitte. an. Aschik natürlich. Aschik ist der primäre Ringbeschützer. Mal davon ab. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dwight Howard, Roy Hibbert sind eh in ihrer eigenen Liga. Boogie. Serge Ibaka. Nerlens Noel, auch finde ich persönlich sehr überraschend. Andrew Boogie aber auch, Bogut, ja obwohl er hat sich klar, ja gesteigert. das Er hat sich verständlich. gesteigert, aber das ist wirklich eine Überraschung. Ja, Larry Ja gut. Sanders, DeAndre Jordan, Joakim Noah. Ich könnte wirklich, also ich scroll mich hier so durch und ich weiß, diese Sample Size, das sagt man jetzt auch immer gerne zum Beginn einer Saison, die ist halt noch klein, aber ja, mal ein Ballfach halten, ne? Was so diese Defensive Player of the Year Geschichte angeht und diese Fähigkeit, ADs Würfe zu blocken, etc. So, The sie hype weiß is real, man. ich. Ja, also sowieso, definitiv. So, letzte Saison war er auch schon so bei, da hat er weniger Würfe am Ring verteidigt, hat er 48,8. Das ist, ich schätze jetzt mal, ein Top 15 Wert. Also, da würde ich echt sagen, so mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, muss ich einfach sagen, weil das ist so eine Sache, dahingehend ist er ein bisschen overrated. Deswegen, ich versuche jetzt einfach nur deine Nummer 5 irgendwie dann auch so mit Fakten zu füllen, obwohl es ja eigentlich gar nicht benötigt wird. Ich werde sowieso Ja. wieder Kontra kriegen und Ja, für bekloppt sicher. erklärt werden, aber Klar. mein Gott, ist halt meine eigene Meinung. Ich könnte mich auch manchmal über einige Meinungen Ja, äußern eben. und spare mir das einfach, weil Eben. das eigene Empfinden und wie gesagt, ist eine subjektive Meinung. Objektiv gesehen wäre er wahrscheinlich in die Top 3 bei mir gerutscht. Ja. Wäre aber immer noch nicht an 1, das muss ich auch ganz klar feststellen, das ist er für mich nicht. Okay. Aber objektiv gesehen wäre er dann wahrscheinlich in die Top 3 gerutscht. Gut. Ich mach's Aber jetzt. nochmal, es ist ja eine subjektive Auswahl, wo unsere Meinung oder unser persönliches Interesse mit einfließen soll. Genau. Und deswegen habe ich da Lamarcus Aldridge. Oh, oh, oh, Ja, oh, oh. weil. Guck mal, Und das ist interessant. das Ding ist, Das ist echt interessant gerade. ich mag Aldridge. Ich hatte ihn auch zum Beispiel den Vorzug bei anderen, nee, nicht zu anderen Power Forwards gegeben, zum Beispiel als es darum ging, wer kommt in die All-NBA-Teams. Habe ich ganz klar für Aldridge plädiert. Ja, ein cooler Schütze aus der Mitteldistanz generell, ein super Offensivspieler. Ja, defensiv kann man einfach sagen, dann Aldridge, wie beschreibt man ihn da? Mittelmäßig? Ich weiß es nicht. Also defensiv Ja, ist er. im Vergleich zu anderen Big Men hat Ja. er auf jeden Fall seine Defizite. Ja, er hat da nicht so einen Impact, sagen wir es mal so. Ich möchte ja hier keinen Spieler irgendwie bashen oder so. Also, Nein, seine Stärken liegen eindeutig in der Offensive. Ich mag Aldridge, keine Frage. Ich bin immer noch so auch der Meinung, dass auch er ein bisschen Ja, überschätzt ist. Wobei mir dann einige Argumente dann auch immer tierisch auf den Sack gehen, wie zum Beispiel, halte ich fest, so ein toller Schütze ist Lamarcus Aldridge aus der Mitteldistanz ja gar nicht. Rajon Rondo schafft ja auch, weiß ich nicht, 42% oder so. Wo ich mir denke, Alter, guck dir mal bitte die Würfe an, wie contested die sind, wenn Aldridge die nimmt, ne, dass er teilweise da Double Teams zieht, etc. und von einem Seven-Footer ja, verteidigt wird. Und guck dir an, dass Rondo einfach mal aus der Mitteldistanz die meisten seiner Würfe dann offen wie ein Scheunentor Hart wirft, gesagt, weil ne? die gegnerische Defense ihn Ja. einfach offensiv mit seinem Genau. Wurf nicht ernst Die nimmt. sagen, es ist ja ähnlich wie ja, nee, ich. Doch, ich sag's jetzt einfach mal, weil mir das auch so ein bisschen auf den Keks geht. Bei John Wall, ich feiere den Typen enorm. Shot Selection ist noch nicht da, dass man sagen kann, ist optimal. Also wenn man mit 17 Sekunden auf der Shot Clock dann aus der Midrange abdrückt. Weiß nicht, ob man das muss, aber gut. Da ist ihm Aber zum Beispiel sein Intimfeind, sagen wir es mal jetzt so, Uncle Drew, etwas vor, was die ja. Shot Selection angeht. Und ich will Aber jetzt keinen Vergleich und keinen Fass aufmachen, sondern nur einfach mal ungefähr ein gleichaltriges Beispiel nennen. Ich meine, wir hätten jetzt auch irgendwie einen Garten nehmen können, der schon 10 Jahre in der Liga ist. Dass da die Shot Selection ein bisschen anders ist, ist ja klar. klar. So, und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen. Und Intimfeind auch nur zwischen den Fanlagern, nicht jetzt zwischen den beiden. Ja, Die klar. beiden kommen ganz cool miteinander klar. So, aber wie gesagt, Aldridge ist ein 20-Punkte-Scorer, aber ich habe jetzt einfach gesagt, ich nehme ihn jetzt an 5 einfach, weil ich subjektiv das Spiel und ich glaube, man wird gleich feststellen, was ich damit meine. Beziehungsweise, ich sag mal, die Vielseitigkeit von den 4 Spielern, die vor ihm stehen, ein bisschen mehr schätze als die Qualitäten von Aldridge, die definitiv vorhanden sind. So, damit wir Ping-Pong haben, mache ich dann direkt mit meiner 4 weiter und dann kannst du deine 4 sagen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, ne? Auch wenn ich dann jetzt Ja. ewig lange rede. Da habe ich Dirk. Können wir gerne so machen. Habe ich Dirk. Ist für mich immer noch ein Top 5 Power Forward. Weil es ist halt da wieder auch subjektiv, ne? Also wenn du. Ich schwör's dir, die Leute, du kannst mich eigentlich als Admin entfernen, die Leute wollen nichts mehr von mir hören danach. Okay. Aber du hast dann wahrscheinlich nicht Dirk. Ja, ey, guck. Dirk ist für mich ein Phänomen, ne? Also ich meine, klar ist das jetzt auch wahrscheinlich ein Shooter, der weich ist, nicht reboundet und hast du nicht gesehen, aber. Für mich ist es einfach offensiv immer noch ein Power Forward, der unfassbar viel Skill hat und der jetzt wieder fast 50% von der Dreierlinie wirft. Der Wert wird runtergehen, keine Frage. Aber er ist echt wieder auf Kurs auf so eine weitere 50-40 Saison und das ist einfach, ich finde es krass. Ich finde Dirk ist richtig krass. Der spielt jetzt 5 Minuten weniger, macht 19,4 Punkte. Kann sein, dass es ein bisschen mit deutscher Brille und ein bisschen fürs Lebenswerk ist, aber für mich ist Dirk einfach immer noch, ja, es ist ein Aber einzigartiger Fanbrille darf Spieler. ja heute. Ja, es ist ein einzigartiger Spieler. Für mich ist Dirk auf. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Eigentlich könnte man jetzt auch sagen, Dirk auf 5, LaMarcus auf 4. Da hätte ich noch mit mir reden lassen. Aber jetzt habe ich es einfach mal so stehen. Wen hast du denn? Meine vier, ich schwör's dir, ne? Ich bin da immer noch so am Switchen eigentlich, weil es ist so knapp bei mir. Aber an vier gehe ich trotz. Ja, schwach im Saisonstart. Oh, ich ahne was. Aber starker, überragender Vergangenheit, die auch oftmals einfach nicht gesehen worden ist, weil wegen kleiner Mark. Wegen Timberwolves. Ja. Kevin Love. Yeah, okay. Er ist für mich einfach klar, im Moment läuft das nicht, aber für mich ist er über jeden Zweifel erhaben. Ja. Der Typ hat in Minnesota, klar, er war der einzige Spieler, der wirklich produktiv war und war der Go-To-Guy und ja, er hat es nie in die Playoffs mit den Timberwolves geschafft, aber man muss sich auch mal angucken, mit was für Entschuldigung, nicht respektlos gemeint, aber Nulpen er da zusammengespielt hat teilweise. Und damit meine ich jetzt nicht Ricky Rubio oder sonstige Big Men, die neben ihm gerade rumlaufen, sondern einfach dieser Assist-Cast von der Bank, der mir einfach überhaupt nicht gefallen hat. Auf jeden Fall, ja, und jetzt bei den Cavs, gut, er hat sich noch nicht so richtig eingefunden in Cleveland. Seine Rolle ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so klar. Sein Wurf fällt überraschenderweise auch nicht. Die freien Würfe zum Teil auch nicht, was ja eigentlich wirklich überraschend ist. Die Distanzwürfe schon, oder? Oder habe ich das falsch im Kopf? Ja, Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, der Dreier fällt an sich gut, aber er hat aber manchmal auch ganz schöne Offenheits. Ich glaube, der hat auch in einem Spiel mal nur einen von sechs getroffen oder einen von sieben. Okay. Das war also untypisch eigentlich. Aber wie gesagt, für mich über jeden Zweifel erhaben, gehört in die Top 5. Ja. Ist auch der Grund, warum Schande über mein Haupt. Und ich bin ein schlechter Deutscher, aber warum Dirk das bei mir nicht in die Top 5 geschafft hat, Ja, du bist kann ich, Grieche, halb Grieche. so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Weil AD muss rein, aber ich kann ihn subjektiv einfach nicht, weiß ich nicht, höher packen. Und Kevin Love ist für mich einfach, ja, über jeden Zweifel erhaben und gehört für mich in jede Top 5 der Power Forwards. So. Aber krass, dann hast du ja in der Top 3 irgendjemanden, den ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Aber Das kann gut ich sage sein. jetzt einfach mal, K-Love ist meine 3. Dann kannst du nämlich weitermachen, weil dann haben wir den Namen schon mal weg. Ach so, okay. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen zu meinen Nö. Gründen? Auch hier, also für mich ist Kevin Love einer meiner Lieblingsspieler, weil ich mag halt diese Stretch-Bigs sehr. Hm. Ist Ich bin halt. ja sonst, du weißt ja, ich bin ja sonst eher so Point Guard, also Guard Ja. fixiert, aber Love ist so ein Big Man, den feier ich total, total gut, der Typ. Naja, also ich finde jetzt auch so, das wird jetzt ein bisschen relativiert, weil man in Minnesota halt diese Videogame-Nummern von ihm gesehen hat und auch mal dieses, hier, ich täusche vor, dass ich verteidige, heb mal kurz den Arm, orientiere mich aber direkt zum Korb und hole den Rebound. Das ist ja auch eine Facette von Kevin Loves Spiel, was seine guten Rebound-Zahlen ermöglicht oder ermöglicht haben in der Vergangenheit. Ich gehe ja davon aus, dass sich all solche Sachen durchaus noch relativieren werden, aber für mich ist das ein Top 3 Power Forward und ich hoffe, dass es in Cleveland klappt und wenn es in Cleveland halt nicht klappt, dass er halt zu einer vernünftigen Franchise im Sommer wechselt und dann ja, sich hoffentlich nicht die Lakers aussucht. Ohne den Lakers jetzt irgendwas Böses zu wollen, aber dann hätte Moment, man wäre das wahrscheinlich verschenktes auch, Talent. ja, eben, also, ne? Fangen was anderes No, mit no deiner Prime hate, an. aber das ist im Moment einfach Ist so. in Gold und Purple nicht wirklich schön für einen Spieler mit. Man sieht es ja an Kobe, ich glaube, der verzweifelt auch langsam an Ja. der Situation. Er nimmt nicht umsonst so viele Würfe, sagen wir es mal so. Ich bin ja sonst immer einer, der gerne mal Kobe kritisiert, obwohl er ihn mag. Aber im Moment ein bisschen off-topic wieder, aber wir haben es ja heute mit der Zeit. Ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. Weiß gar nicht, ja, aber kann sein. Ja, er muss halt die Würfe auch nehmen. Es Ja. ist einfach so. Er Ja. hat offensiv, klar, er hat einen Boozer neben sich, der in der Zone manchmal oder ein bisschen punkten kann. Ein Lin, der zum Korb ziehen kann, auch relativ, wenn der Wurf frei ist, trifft, aber es ist halt, Kobe muss halt in der Offensive alles tragen und daraus resultieren dann so eine Pfoten, weil er will halt immer noch gewinnen, was ich ganz stark finde. Auch, dass er trotz seiner Verletzungsgeschichte sagt, ich habe noch ein paar Jahre und die will ich nutzen, um möglichst viele individuelle Rekorde zu brechen, weil mit dem Team wird das wohl nichts mehr. Und das ist für mich ganz legitim, deswegen Ja. ganz klar. Aber es ist halt im Moment kein Team für, ja, sagen wir, Weltklasse-Spieler. So. Und ich hoffe, dass die Lakers einfach doch nochmal wieder hinkommen, irgendwann in den nächsten Jahren. Aber gut, kommen wir zu meiner 3. Jetzt kommt's Ich weiß wahrscheinlich. nicht, wie du so gemein zu ihm sein kannst. Oh, wer kommt denn jetzt? Wen habe ich denn vergessen? Paul? Nee, vergessen nicht. Aber auf die 5 gesetzt. Ach so. Was, du hast dann jemanden auf 2 oder auf 1, den ich gar nicht in der Top 5 habe? Boah, Wahnsinn, ich freue mich. Ja, okay. Aldridge, Nein, ne? ja, Aldridge, offensiv, über jeden Zweifel erhaben, haben wir ja eben drüber geredet. Klar, defensiv ist das auch mehr Schein als Sein. Hm. Aber ich finde halt, alleine die Playoff-Serie gegen die Rockets, Ja. kann ich weiterreden? Klar. die Playoff-Serie gegen die Rockets war überragend, wo er zu Recht als MVP-Kandidat galt. Ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, und man weiter in die Playoffs gekommen, aber dann sind wir wieder beim Thema Bank, aber das ist auch egal jetzt, dass er ja ein legitim auf jeden Fall sein Team weiterführen könnte, wenn das der Supporting Cast stimmt. Ja, und für mich ist er, es ist halt so eine Entscheidung gewesen, Love oder Aldridge. Diese Saison gefällt mir Aldridge, auch wenn es noch nicht überragend ist, ein bisschen besser, deswegen Aldridge an 3, Love an 4. Okay. So, ich hab Love an 3. Wen habe ich denn auf 2? Ja, Blake. Punkt. Keine Ahnung. Blake. Sagt man zu Blake? War letzte Saison so meine, weiß nicht, ob der meine Nummer 1 war, aber boah, das ist hart zwischen den ersten beiden. Guck mal, Blake ist unorthodox. Blake ist, Wo hast du AD? na, kommen wir vielleicht noch zu. Really? Ja. Ja, guck mal, okay, dann ist jetzt kein Geheimnis mehr, ich habe AD auf 1, Blake auf 2. So, warum ich jetzt was nicht, warum ich das nicht getauscht habe, ist, Blake hat eindeutige Stärken und ich glaube, wenn er diese Stärken bei seinem Team besser ausspielen könnte, wäre er legitim der beste Power Forward der NBA. Die Clippers erwarten aber von ihm, dass er, weiß ich nicht, ein Mix aus, keine Ahnung, wenn ich sehe, dass Blake einen Eckdreier nimmt, oder wenn ich sehe, dass Blake nur in der Mitteldistanz dribbelt, hüpft und dann irgendeinen Jumpshot auspackt, den normalerweise halt LaMarcus Aldridge vielleicht bringen würde oder Dirk, dann ist das keine Sache, die ich unbedingt sehen will. Natürlich ist es bemerkenswert, dass er sich das antrainiert hat und von diesem Image weggekommen ist, ein reiner Dunker zu sein, aber ich finde echt, also ein bisschen mehr Athletik, ein bisschen mehr Zonenpräsenz, die ja leider halt von die Andre Jordan zugestellt wird. Mein Gott, so ist die Situation da bei den Clippers. Aber nach dieser Situation muss ich ja gehen. Also meinst du, in einem anderen Team wäre er deutlich, oder was heißt deutlich, Ja. wäre er der beste Power, also für dich der Ja. beste Power Forward Ja, der ich glaube Liga? schon. Ich Okay, cool. Ja, nee, ich wollte das, nur dass ich das richtig verstanden habe. ja, nee, Deswegen, ich weißt du, was ich vermute meine? wirklich schon, weil, guck mal, wie gesagt, unorthodox, irgendwelche Spin-Moves im Post und so, aber es funktioniert. Es funktioniert jetzt auch. Ja, manchmal mehr schlecht als recht, aber mein Gott, dass er aus der Mitteldistanz trifft. Aber ich glaube einfach, da müsste er ja gar nicht hin. Natürlich könnte er mal einen offenen Wurf nehmen, könnte auch vielleicht mal in der Garbage Time Eckdreier nehmen. Ich glaube, da hat er gegen die Heat auch gemacht, ne, als sie schon mit 15 oder so vorne waren. Ist ja Ja, alles kein Problem. nachdem er uns in der Zone penetriert hat, Ja, ist ja ist er dann in die Mittelzone gewechselt und hat da einen Jumper nach dem anderen reingelegt und dann irgendwann hat er wahrscheinlich noch einen Eckdreier Ja, genommen. er hat einen So hat Blake Eckdreier. Griffin meine Heat auseinandergenommen. Ich So viel glaube, dazu. rechts aus der Ecke war das. Aber gut. Wie gesagt, es ist cool, dass es macht. AD kann es auch. Er macht's meiner Meinung nach. Es ist bei ihm irgendwie ein bisschen natürlicher. So diese Mitteldistanz, weil ich das irgendwie schon in seiner ersten Saison ein Stück weit gesehen habe. Aber so. Defensiv, finde ich, hat bisher Blake Griffin nicht gezeigt, dass er sein gutes Spiel aus der letzten Saison übertragen konnte. Sagen wir mal so, also letzte Saison habe ich einen defensiven Fortschritt bei ihm gesehen, den sehe ich jetzt halt nicht mehr. Oder ich sehe keinen weiteren Fortschritt, eher Stagnation oder Rückschritt. Oh, das ist so schwierig, ne? Weil ich bin echt auch Blake-Fan. Kann man sagen, dass du im Moment Talent vor Ja. Training siehst? Talent vor. Ja, also Blake hat sich das antrainiert mit dem Jumper. Ja, AD konnte das. ja. Ja, Mehr oder minder. Also ja. er war der Talentiertere, was die Midrange-Jumper angeht. So. Das meinte ich jetzt. Also, Okay. dass du da so ein bisschen eher mit dem Talent gehst, als mit dem Gestandenen, der Blake ja schon ist, mehr Ja. oder weniger, der dafür aber büffelt wie ein, ja, Ja, Wiesel genau. sozusagen. Okay, gut. Ja, nee. Was ich Nur zum aber, Verständnis von ja, mir. was ich am Ende des Tages sage, ist, dass AD für mich der vielseitigste, wahrscheinlich der vielseitigste Big Man der Liga ist. Er kann verteidigen. Er ist nicht der Defensive Player of the Year, zu dem man ihn macht, keine Frage. Er ist offensiv sehr, sehr, sehr gut. Besser, als ich es mir vorgestellt habe, als er in die Liga gekommen ist. Er ist ein ehemaliger Point Guard. Das darf man jetzt nicht vergessen. Das heißt, er ist bei seiner Körpergröße jemand, der unfassbar viel Skill mitbringt, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich sehe in seinem Spiel einfach, wo sind da die ganz großen Schwächen? Also die sehe ich nicht. So, und bei Blake sage ich einfach, okay, Decision Making, lass so bestimmte Sachen sein. Du musst defensiv auf jeden Fall, das AD meiner Meinung nach halt noch ein bisschen besser. Und all das in allem hat dann einfach zu dieser Entscheidung geführt. Wie gesagt, ist nur meine 2 Cent, aber so. Siehst du Le als was siehst du LeBron als Big Man oder nicht? Ja, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Hat viel Power Forward gespielt. Melo ja auch. KD ja auch. Oder ja, KD Ja, in aber so Small Ball einiges. ich wollte jetzt nur LeBron, weil, ja, weißt du selber, mein Lieblingsspieler und so. Aber, weil ich den so ein bisschen, siehst du ihn jetzt als Big Man oder als was siehst du ihn denn? LeBron ist alles. Der, Oh, gut. der ist Playmaker, der ist, der kann groß spielen, der kann auf dem Flügel, also doch, ich würde schon eher sagen Flügel spielen, aber LeBron ist ein Phänomen. Ich kann den in keine Schublade packen. Gut. Nee, ich wollte nur noch mal, ich bin heute so ein bisschen, ich muss, brauche etwas länger, um das zu verstehen, deswegen. Okay. War jetzt Ja. keine Kritik an deiner Meinung oder so, ne? Das war jetzt Nee, nur so, ist weil ich okay. so ein bisschen heute brauche, verstehen, das ist noch Wieso nicht so ganz. hast du LeBron jetzt als Power Forward? Ja, Quatsch. Okay, wer ist denn jetzt bei dir? Komm, sag mal. Ich mach ja viel Dummes, ne? Aber komm, LeBron ist kein Power Forward, auch wenn das kann. Ja, Ich könnte wie mir noch zu den sieht's? Point Guards stellen und ach so, ja. Ja, ist es auch. Kommst du drauf? Okay, Boah, wer ist denn da noch? Wen habe ich denn vergessen? Das gibt's doch nicht. ich finde das überraschend, dass du ihn nicht dabei hast. Also gar nicht dabei hast, aber gut, Zach dafür hast du. Randolph? Nein. Auch wenn ich Sibo mag. Aber du hast dafür einen anderen Europäer drin. Was, ein Europäer? Auf der Ja. Power-Forward-Position? Du hast. Was? Ich stehe völlig auf dem Schlauch. Jetzt sag, hau mal raus, wen du da hast. Du hast den deutschen Dirk, ich hab den spanischen Gasol. Oh. Ach, Pau. Oh, okay. Ja, zweiter Frühling, Ja, bei den ne? Lakers, neben Kobe der Star gewesen und entwickelt sich irgendwie gerade so bei den Bulls zum Star. Keine Ahnung, ja, wie du sagst, so ein zweiter Frühling. Ich finde sein Spiel, da ist nochmal ein bisschen mehr Frische reingekommen und ich finde einfach, er hat das verdient, in so einer ja, Liste mal aufzutauchen. Ist subjektiv gesehen, nee, objektiv gesehen wäre es wohl wahrscheinlich eher nicht so gewesen. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, du hast ihn ja auch nicht da drin. Überraschenderweise, wundert mich wirklich. Aber ja, ist halt so ein bisschen, ja, wie du bei Dirk gesagt hast, so ein bisschen Lebenswerk. Ich finde, Paul hat das so ein bisschen verdient und ja. Ja, und meine Eins ist Blake. Ja, gut, das war dann klar. Blake ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Er ist mehr als ein Dunker. Klar. Und ja, für mich der beste Power Forward im Game. Gut. Dann sind wir uns uneiniger als ich dachte, was ich aber auch gut finde, muss ich sagen. Ohne uns abzusprechen. Ja, Gott sei Dank. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon die ganze Diskussionsmunition vorm Podcast schon verschossen. Ja. Aber dann hast du noch irgendwas, weil dann kann es das ja jetzt gewesen sein, sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch was sagen möchtest. Das Stage ist yours. Vielleicht einen kleinen Hinweis auf das Geschehen auf unserem Blog in den nächsten paar Wochen, Ja. dass da einiges im Kommen ist. Also als nächstes kommt ein kleiner Artikel über Chris Bosh, der mir so ein bisschen am Herzen gelegen hat, über seine neue Situation in Miami. Dann hast du als nächstes die Plumlee-Brüder, glaube ich, ne? Die ja von euch gewünscht waren. Und ja, also unser Blog wird demnächst wieder etwas aktiver, als es in den letzten Wochen und Monaten der Fall war. Ja. Und wir hoffen auf erfreuliche Klickzahlen und darauf, dass wir Ja, so ein bisschen schinden. Und darauf natürlich, aber primär, dass euch die Artikel gefallen genau. und was damit anfangen könnt. Das ist viel wichtiger, weil ich sag mal, lieber 100 Klicks und dafür Leute, die sich da voll mit identifizieren können, als 300 Klicks und ja, alle lesen einmal kurz drüber und labern dann in den Kommentaren trotzdem immer noch Bullshit. Das muss an dieser Stelle einfach mal so klar gesagt werden. Also, das ist nicht unbedingt gegen unsere Liker, aber ich sehe das Box auf anderen Seiten. Ich Also wollte gerade sorry. sagen. Also schönen Gruß an Ringo. Du bist der Man. Ich liebe Ringo. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe das gar nicht so richtig gehört, aber gut, ich hab's dir Nee, gesagt. ich liebe Ringo. Da stehe ich völlig Ringo zu. ist the man. Genau. Ja, schönen Gruß an dieser Stelle und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Punkt, wa? War Gut. schön mit dir zu schnacken. Ja, gleichfalls, gleichfalls. Ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Vielleicht dann wieder in alter Besetzung, wenn wir mal nicht spontan irgendwie welche wilden Ideen wieder haben und dann unbedingt so einen Podcast aufziehen wollen. Aber das passt schon alles, ne? Ja. Ich wünsche dir einen schönen Samstag. Hau rein. Den wünsche ich dir auch. Hau rein. Tschüss. You know what's clutch?